hörst du nicht, wie ich um dich weine? Ich hab gehört, du vermisst mich nicht, du hast auf einmal einen neuen. Du bist so recht gemein, du nanntest mich Nuki, hast mir die große Liebe gestanden, wo ist die Liebe hin? Das ist dir plötzlich völlig egal, was ist los mit dir? Wir waren doch die dicksten Freunde, dies Gedanken schwirren umher. Das macht mich völlig fertig, hilf mir, ich komm nicht mehr davon los. Komm bitte zurück, mein Schätzelein, lass mich nicht einfach so. Mir ist kalt in meinem Zimmer, ich seh ne Öde, was soll ich machen? Ich gehöre nur dir ganz allein. Ich fass es nicht, wie du mein Herz so entreißen konntest. Darum sag ich dir, verlieb dich nicht, ich würd sonst sterben, das willst du doch nicht. Ich werd nicht mehr dich sehen können, da wird mir schlecht, ohne dich zu sein. Und nur daran zu denken, dass du mich begrüßt. Ich glaubte, ich fehlte nicht mehr, ich dachte, ich hab dich verloren. Verzeih mir meine Eifersucht, meine Maus, ich war dir immer treu gewesen, liebte dich wie kein anderer. Die Zeiten sind oft mal vorbei, die ich mir nicht erklären kann. Ich seh in der Ferne, sprich zu dir, ich will dich wieder bei mir haben. Mit dir sagen wir oft und ich denke, so dass mir die Tränen fließen wie ein Wasserfall. So frag ich dich, willst du mich, liebst du mich noch überhaupt? Ich vergiss nicht, wie wir alles zusammen den Weg gemeistert haben. Auf den Tagen, die ich bei dir war, mit dir zusammen aßen kam, Kopf des Lebens voller Liebe zubereitet, war ein schönster Augenblick. Ich fass es nicht, wie du mein Herz so entreißen konntest. Darum sag ich dir, verlieb dich nicht, ich würd zum Sterben, das willst du doch nicht. Ich werd nicht mehr dich sehen können, da wird mir schlecht, ohne dich zu sein. Und nur daran zu denken, dass du mich betrügst.